1. Am ein uns wansigsten Tag des siebten Monats empfing der Prophet Haggai ein weitere Botschaft von Yahweh. 2. Dies Botschaft sollte er Zerubbabel, dem Sohn Selthiels und Statthalter von Judah, sowie Jehoiada, dem Sohn Josadaks und Hohenpriester, und dem gesamten Volk übermitteln. 3. Yahweh fragte, wer unter ihnen den Tempel noch in seiner ursprünglichen Pracht gesehen habe und why are ihnen jetzt erschien, die in ihren Augen fast bedeutungslos sei. 4. Denik forderte Yahweh Zerubbabel, Joshua und Albewohner des Lands auf, mutig zu sein und das Werk fortzusetzen, denn der Herr der Herrscheren versprach, mit ihnen zu sein. 5. Dies entsprach dem Bund, den er bei ihrem Auszeige aus Ägypten mit ihnen geschlossen hat, und sein Geist wirkte weiterhin kraftvoll unter ihnen, weshalb sie sich nicht fürchten sollten. 6. Denn der Herr der Herrscheren kundigteren, dass es nur noch ein Kur sieht dauern wird, bis Himmel und Erde, das Meer und das Trockenland erschatten wird. 7. A word el Volke in Bewegung setzen, damit ihr Schatze herbeigebracht werden, am Diocese Haus mit Herrlichkeit zu erfüllen, so der Herr der Herrscheren. 8. Denn das Silber und das Gold gehorten im, erklärt der Herr der Herrscheren. 9. Die zukünftige Herrlichkeit Diocese Tempels wird die Fruhe u betreffen, versprach der Herr der Herrscheren, unter Worden diesem Ort Frieden gewahren. 10. Am 24. Tag des neunten Monats im zweiten Regierungsjahr des Darius erging erneut ein Botschaft Yahwehs und den Propheten Haggai. 11. Der Herr der Herrscheren befahl Haggai, die Priester ein Entscheidung in einer rechtlichen Frage zu bitten. 12. Wenn jemand geweihtes Fleisch im Zipfel seines Gewands trug und damit anschließend brot, gekocht Speisen, Wein, all oder ander Esper dinch beruht, fragte ob dies de Dirch ebenfalls heilig werden. Die Priester antworteten, nein 13. Haggai fragte daraufhin, ob dies dinge unrein werden, wenn sie von jemandem berührt werden, der Dirch den Kontakt mit einer Leiche unrein geworden war. Die Priester bestätigten dies mit Jer 14. Daraufhin erklärt Haggai, dass dies auch für das Volk und die Nation in den Augen Yahwehs gelte, folglich sei als, was sie mit ihren Handen taten und im Allsopfer darbrachten, unrein. 15. Forderte sie auf, die Zeit vor dem heutigen Tag zu betrachten, als noch kein Stein auf den anderen für den Tempel Yahwehs gelegt worden war. 16. Damals, wenn jemand zu einem Gerathofen kam, der zwanzig Scheffel versprach, fanden zen, und wer 50 Mass aus der Kelte schopfen wollte, erhielt lediglich zwanzig. 17. Yahweh hat sie für die Arbeit ihrer Hand mit Gerathbrand, Vergilbung und Hegel bestraft, doch sie hatten sich trotz dieser Plagen nicht zu ihm gewandt. 18. Erneut forderte sie auf, ihr Aufmerksamkeit auf die Zeit ab diesem Tag zu richten, seitdem der Grundstein für den Tempel Yahwehs gelegt worden war. 19. Obwohl die Saat noch nicht im Speicher war und Weinstock, Feigenbaum, Granatapfelbaum und Olbaum noch kein Fruchte trugen, versprach Yahweh, sie von diesem Tagen zu segnen. 20. Am 24. Tag desselben Monats erging das Wort Yahwehs ein zweites Mal an Haggai. 21. Sollte Zerubbabel, dem Statthalter von Judah, mitteilen, das Yahweh Himmel und Erde erschatten Word. 22. Word die Königsthron stürzen und die Mark der heidnischen Reiche vernichten, Word Streitwagen und Eierfähre umwerfen, so des Förder und Reiter zu Boden stürzen und Jeder vom Schwert des anderen Getroffen Word. 23. An jenem Tag, so der Herr der Herrscheren, Word a Zerubbabel, den Sohn Selthiels, seinen Diener, wie einen Siegelring machen, den hat in Oswald.